One was das Fleisch betrifft, das Gotzen Jepfert word, so gehen wir davon aus, das war all über die notige Kenntnis verfügen, man muss jedoch bedenken, das blosses Wissen oft überheblich macht, waren die lieb die Gemmend aufbaut. 2. When Gemmend glort, bereits als wesentlich verstanden zu haben, seit Deisner, dass die war art des Erkennens noch nicht begriffen hat. 3. Where jedoch got aufrichtig lehrt, der word von ihm als der sein anerkannt. 4. Bezüglich des Verses von Opferfleisch wissen was war, das Gotzen in der realen Welt kein Bedeutung haben und das ist außer dem einen Gott kein ander Gottlich macht gibt. 5. Selbst wenn es Wiesen gibt, die im Himmel oder auf Erden als Gotter bezeichnet werden, und tatsächlich gibt es viel solcher vermentlichen Gotter und Herren. 6. So existiert für uns denik ne ein einziger Gott, der Vater, aus dem als entstanden ist und zu dem wir hinstreben, so I ein einziger Herr, Jesus Christus, durch den als geschaffen worden durch den auch wir leben. 7. Allerdings verfügen nicht allmenschen über dies klare Einsicht, manche sind noch so sehen den Gotzenkult gewohnt, das sie das Fleisch weiterhin als echtes Opferfleisch betrachten, wodurch empfindliches Gewissen belastet word. 8. Debi hat unseer nerung keenen direkten Einfluss auf unser Verhältnis zu Gott, wir erleiden keenen geistlichen Verlust, wenn wir auf das Essen versichten und gewinnen keenen Vorteil, wenn wir es zu uns nehmen. 9. Achtet jedoch sorgfältig darauf, dass die Freiheit, die aufgrund ihres Wissens beansprucht, für diejenigen, die im Glauben noch an sich sind, nicht zu einem Hindernis wird. 10. Wenn namlich ein Mensch mit einem empfindlichen Gewissen sieht, why do trotz deines Wissens im Tempel eins Gotzen speist, konnte dazu verleitet werden, ebenfalls Opferfleisch zu essen, obwohl es innerlich blent. 11. Auf dies Weise wird der schwache Bruder, für den Christus immerhin gestorben ist, durch den vermentliches Wissen in ein geistlich Christ gestürzt. 12. Wenn Juk auf dies Weise gegenüber ihren Geschwistern versündigten deren verletzliches Gewissen schadigt, beget letztlich ein sündigen Christus selbst. 13. Wenn also mein Erinnerung dazu führt, dass mein Bruder im Glauben zu voll kommt, wird ich lieber dauerhaft auf Fleisch verzichten, im kein Hindernis in den Weg zu legen.